Leben, sie wollen doch leben, doch die Quelle des Lebens verstoßen sie nur. Leben, aus dir strömt das Leben, doch die Quelle des Lebens bist Jesus nur du. Was erwartest du, Mensch, wenn du lebst, wie du willst? Trittst das Herz deines Schöpfers bewusst mit Füßen? Er hat dich je und je geliebt und wird es ewig tun. Er reicht dir seine Hand, worauf wartest du? Es geht immer um Frieden, die Welt will kämpfen für Frieden, doch sie bekämpfen sich nur. Frieden, ich gebe euch Frieden, einen anderen Frieden, öffnet mir hier die Tür. Was erwartest du, Mensch, wenn du lebst, wie du willst? Trittst das Herz deines Schöpfers bewusst mit Füßen? Er hat dich je und je geliebt und wird es ewig tun. Er reicht dir seine Hand, worauf wartest du? Die ganze Welt sucht nach Liebe. Was machen sie aus der Liebe? Die Liebe tut ihnen weh. Liebe, bedingungslose Liebe. Ich schenke dir meine Liebe. Für mich, mein Kind, zählst nur du. Was erwartest du, Mensch, wenn du lebst, wie du willst? Trittst das Herz deines Schöpfers bewusst mit Füßen? Er hat dich je und je geliebt und wird es ewig tun. Er reicht dir seine Hand, worauf wartest du?